Seit rund 20 Jahren gibt es das Label künstlerische Forschung, also die Verknüpfung von ästhetisch-kreativer Praxis der Kunst mit dem Wunsch nach wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn. Dem möchte ich in dieser Sendung am Beispiel der neuen Musik nachgehen. Was gibt es in der neuen Musik zu forschen? Wo tun sich dort Felder auf, bei denen es nicht nur bei einem spielerischen Experimentieren bleibt, sondern wirklich, wie in einem Labor, mit gewisser Systematik gearbeitet wird, mit Anspruch auf Resultate, die für sich einen Fortschritt, einen Nutzen auch für andere darstellen? Was für ein Forschungs-, was für ein Wissenschaftsbegriff steckt da dahinter? Oder man muss es besser gleich so sagen, welche Begriffe kann dieses Feld umfassen? An welchen Punkten können sich Musik und Wissenschaft treffen? Was können die Ziele sein? Darüber habe ich mich mit Marco Ziciliani von der Kunstuniversität Graz, Eloisa Amaral vom Orpheus-Institut Gent, Georg Haidu von der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Katja Held von der Concordia University Montreal und Håkon Stene von der Nordischen Musikakademie Oslo unterhalten. Sowie Texte gelesen von Julian Klein, dem Leiter des Instituts für künstlerische Forschung in Berlin, und Daniel Hornoff, Kunstwissenschaftler und Kritiker der künstlerischen Forschung. Was ist künstlerische Forschung? Heißt ein programmatischer Text von Julian Klein. Laut UNESCO-Definition ist Forschung jede kreative, systematische Betätigung zu dem Zweck, den Wissensstand zu erweitern, einschließlich des Wissens der Menschheit, Kultur und Gesellschaft, sowie die Verwendung dieses Wissens in der Entwicklung neuer Anwendungen. Forschen bedeutet demnach Nichtwissen, besser noch Nichtwissen und erkennen wollen. Außerdem scheint Forschung kein Alleinstellungsmerkmal von Wissenschaftlern zu sein, sondern auch viele Betätigungen zu umfassen, die beispielsweise von Künstlern unternommen worden sind. Dass die meisten von ihnen kreativ und nicht wenige gern systematisch vorgegangen sind, ist unbestritten. Die Motivation der Wissensvermehrung hingegen wurde ihnen bisweilen weniger selbstverständlich zugestanden, auch wenn sie zur Ausübung ihrer Tätigkeit und zur Reflexion ihres Selbstverständnisses Wissen benötigen, das sie irgendwie erworben und also auch dafür geforscht haben müssen, und dies nicht erst jetzt, sondern von Anbeginn. Kunst ohne Forschung entbehrt genauso ihrer wesentlichen Grundlage, wie dies für die Wissenschaft zutrifft. Als kulturelle Leistungen leben beide von der Balance von Tradition und Innovation. Tradition ohne Forschung wäre blinde Übernahme und Innovation ohne Forschung wäre reine Intuition. Überall, wo Wissenschaftler nicht forschen, sondern etwa lehren, anwenden, beraten, urteilen, behandeln, beantragen oder auch mehr oder weniger telegen sich unterhalten, betreiben sie zwar Wissenschaft, aber wenn sie all dies ohne Forschung unternehmen, wären sie nicht ganz bei ihrer Sache. Das Gleiche lässt sich von Künstlern sagen. Im Garten des Orpheus Research Center in Music, einem internationalen Zentrum für künstlerische Forschung in der Musik in Gent, Belgien, habe ich mich mit Eloisa Amaral unterhalten, die als Pianistin dort promoviert. Wir Künstler machen schon ziemlich Vorarbeit für dem, was wir dann tun, oder performativ, oder Komposition, oder Installation, oder was sein sollte. Und für diese Arbeit braucht man eine gewisse Infrastruktur. Das heißt, man braucht Zeit, man braucht Zugang zu gewissen Dateien, man braucht Gesprächspartner. Und diese Infrastruktur, sie steht für uns nicht unbedingt bereit in der alltäglichen Welt als Freelancer zum Beispiel. Aber wenn man als künstlerischer Forscher arbeitet, dann hat man Zugang zu einem mehr strukturierten Kontext. Hier geht es also erst einmal darum, künstlerische Arbeit in einem wissenschaftlichen Netzwerk zu verankern. Als Vorzug und Schönheit des Wissenschaftsbetriebs kann man durchaus sehen, dass Wissenschaft durch Publikationen, durch Symposien, durch eine hohe Frequenz von Austausch stattfindet. Davon können Künstler, die von ihrer Natur oder von ihren Umständen her oft zum Einzelkämpfertum getrieben sind, zur Selbstständigkeit im guten, aber auch im schlechten Sinne profitieren. Zugleich ist das Wesen der Vorarbeit, von dem Amaral spricht, auch ein Aspekt, der generell in der Kunstproduktion des 20. Jahrhunderts immer mehr Interesse erlangte. dass die Bedingungen, die dahinterstehende Arbeit, der Horizont der Vorüberlegungen als Teil des Kunstwerks selbst gesehen wird oder zumindest eine Kultur der Transparenz installiert wird, statt diese Aspekte hinter den Mauern der Akademien verschwinden zu lassen oder in Privatmythologien der Künstler aufgehen zu lassen. Der Grund, warum man das wirklich künstlerische Forschung nennt und das auch als wissenschaftlichen PhD bezeichnet, ist nicht nur, weil man eine Vorarbeit macht, so eine Forschung im gewissen, so im was heißt, üblichen Sinne, sondern weil man diese Vorarbeit auf irgendeine Weise explizit machen möchte oder so bekannt machen möchte. Ich glaube, das geht vielmehr darum, eine Reflexionsebene zu entwickeln für Musiker, wo man auch konzeptuell über Arbeit denken kann. Und es geht nicht sehr darum, dass man jetzt ein perfekter Wissenschaftler wird. Und da, glaube ich, ist die Herausforderung. Und das liegt an Formate zu finden, wie man das präsentiert. Und da wird viel gearbeitet. Zum Beispiel in der akademischen Welt ist es sehr wichtig zu publizieren. Es ist sehr wichtig, Journals zu haben, wo man Artikel publiziert. Und es gibt teilweise jetzt im Internet so Plattformen, wo man viel mehr multimedial arbeitet, wo man viel freier mit dem Material umgehen kann. Und ich glaube, dass es schon hilft, dass die künstlerische Forschung so einen anderen Status erreicht. Ein gutes Beispiel dafür ist die Oper Der Sprung von Georg Haydu, die im Untertitel heißt Beschreibung einer Oper. Haydu, der als Professor für multimediale Komposition an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg nicht nur in Deutschland als Pionier für künstlerische Forschung gilt, hat für dieses Hauptwerk, das in Zusammenarbeit mit dem Autor Thomas Brasch entstand, auch eine Website eingerichtet, auf der viele Materialien, Samples, Schaubilder, Texte, vom Gedankensplitter bis zum wissenschaftlichen Fachartikel einzusehen sind. Technische Grundlagen wie die Sonifikation, also die Verklanglichung von Daten, Spektralanalysen und Transkriptionen, beispielsweise einer Nachricht Thomas Braschs auf Haydus Anrufbeantworter, sind hier akribisch dokumentiert. Mit Haydu habe ich mich in seinem Büro in der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg getroffen und mich mit ihm über die künstlerische Forschung unterhalten. Das hat sicherlich auch zu tun mit meiner Ausbildung, natürlich als Naturwissenschaftler, aber gleichzeitig auch schon immer an der Komposition interessiert. Und die Musik hat sich irgendwie immer angeboten, wenn man mal so guckt. Natürlich gibt es auch Forschungsaspekte im Theater, im Film, überall gibt es diese. Aber die Musik ist irgendwie näher dran an den exakten Wissenschaften. Das war schon im Mittelalter so und das ist ja auch dann im 20. Jahrhundert, als die ersten Computer gebaut wurden, auch immer aktueller geworden. Und so war es eigentlich kein Wunder, dass derjenige, der die ersten Klänge mit dem Computer synthetisiert hat, Max Matthews, dann auch an den Bell Labs in den 60er Jahren in New Jersey eine Plattform gefunden hat für künstlerische Forschung. Nur damals benannte man das noch nicht so, man war naiv und wusste nicht, was man eigentlich tat. Aber der Chef von dem Max Matthews, der John Pierce, selber Ingenieur von Hause aus, aber an Musik sehr interessiert, hat ein paar Bücher geschrieben, auch zu Musik, hatte mit Irkam dann später zu tun gehabt und war an der Stanford University Professor. Der war ein kluger Mann und sagte, wir müssen Leuten, Künstlern eine Plattform bieten, sozusagen frei mit diesen neuen Technologien umzugehen, zu erforschen, die Möglichkeiten und auch zu gucken, wohin kann man das alles irgendwie bringen. Was ist sozusagen das, wo das Produkt, was daraus entstehen kann. Ich glaube, dass auch diese anderen Projekte, die dann später entstanden sind, zum Beispiel das Projekt von Hermann Scherchen, der in Gravesano so ein Zentrum gebaut hat, auch zur technologischen Forschung. Das war auch eines in Europa vielleicht das erste Projekt diesbezüglich. Das wurde dann aufgegriffen von Leuten wie Xenakis, wurde aufgegriffen von Leuten Boulez, der dann das IRCAM hat bauen lassen und dann an der Stanford University der John Chowning, der das KARMA gebaut hat. Einher geht all das zweifellos mit der enormen Entwicklung der Digitaltechnik. So wie die Musik schon als Schnittstelle von Physik, Mathematik und schöner Kunst fungiert, liegt mit dem Computer eine universelle Maschine vor, die Texte, Töne, Bilder, produzieren und editieren kann. Die Vernetzung der Medien ist natürlich eine ganz entscheidende Sache und es ist für mich eine neue Form im Grunde genommen der Kunstsoziologie. Das heißt mit anderen Worten, der vernetzte Künstler, der sich aber jetzt nicht nur mit anderen vernetzt, sondern sich auch mit den Medien vernetzt und sozusagen augmentiert, um da so einen Begriff zu verwenden, ist eben ein Künstler des 21. Jahrhunderts. Und es gibt ja unterschiedliche neue Arbeitsformen der kollaborativen Komposition, des partizipierenden oder partizipativen Kunstwerks. Es gibt alles Dinge, die aus dieser Grundsituation oder aus dieser neuen Grundsituation heraus erwachsen sind und dazu führen, dass künstlerisches Leben einfach nochmal neu definiert wird. Und das ist natürlich etwas, was auch von vielen erforscht wird und was wir auch im Rahmen des Dr. Moos erforschen wollen, weil wir eben gerade diesen Aspekt der Technologie als Katalysator für neue soziale und psychologische Konstellationen in den Fokus rücken wollen. Haidus Komposition Just Her, Gesture, Gesture für Kalimba und Live-Elektronik kann an dieser Stelle einen Eindruck von dieser Arbeit geben. Hinter dem gut 8-minütigen Werk steht ein immenser Aufwand, der hier nur angedeutet werden kann. Die sogenannte Bolan-Pierce-Skala, eine Tonleiter, die durch die Teilung einer Duodezime in 13 Teile speziell die Frequenzverhältnisse 3 zu 5 zu 7 beinhaltet, liegt dem zugrunde. In Echtzeit generiert dann eine Software von Haidu Töne, die einerseits eine Begleitung der Live-Spielerin darstellen, später im Stück aber gewissermaßen die Vorgabe bilden, auf die die Spielerin dann improvisatorisch wiederum reagiert, indem das Instrument nicht mehr nur direkt Töne hervorbringt, sondern zugleich ein Kontrollinstrument ist, um den Output aus den Lautsprechern zu manipulieren. Ein Stück für Kalimba, Augmented Kalimba, wo noch so ein Sensor an der Kalimba befestigt ist, wo eben genau dieses Spiel zwischen körperlicher Performance und entkörperlichen Klang sozusagen zum Gegenstand gemacht wird und dadurch eben eine neue Dimension in der Performance entsteht. Doch das basiert natürlich auf Forschung und das basiert auf das, was ich eben essentiell für künstlerische Forschung finde, nämlich auch die Entwicklung von Werkzeugen. Das heißt, das ist eine meiner Definitionen von künstlerischer Forschung, ist eben die Entwicklung von Werkzeugen, die dann auch von anderen genutzt werden können in der einen oder anderen Weise. Thank you. Just Her, Jester, Gesture von Georg Haidu für Kalimba und Live-Elektronik, gespielt von Lin Chen. Also Montreal als Stadt ist ja ohnehin sehr künstlerisch. Es ist eine Stadt bilingual und ein großes Einwandererland. Eine Stadt, wo viele, viele Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen und dementsprechend auch ganz unterschiedliche Kunst und Musik und Kultur aufeinander trifft. Das zeigt sich schon mal im universitären Aufbau der Stadt. Es gibt verschiedene Universitäten, die sind sowohl frankophon oder anglophon. Und eben Leute mit verschiedenen kulturellen Hintergrund, die zusammenkommen. Ein Telefonat mit Katja Held, Musikwissenschaftlerin. An der Universität Concordia wurde 2006 ein Research Chair von Sandeep Bhagwati installiert, ins Leben gerufen. Und dort findet eben in einem sogenannten Matra Lab künstlerische Forschung statt. Und bei Sandeep geht es genau darum, diesen Aspekt der kulturellen Vielfalt einer Stadt wie Montreal, wie aber auch natürlich Berlin oder andere Städte das haben, aufzuzeigen und dort Künstler, vor allen Dingen Musiker, aber auch Philosophen und andere künstlerische Formen zusammenzubringen und dort eben diesen Aspekt der Transkulturalität, der Kunst, der kulturellen Kommunikation oder der Kommunikation in der Kunst, in der Musik aufzuforschen. Und da gibt es einen Raum, der von verschiedenen Researchern genutzt werden kann, eben so ein Laboratorium, ist auch ziemlich gut ausgestattet mit technischem Equipment. Und ein Projekt von Sandeep Bhagwati ist ein Ensemble für neue Musik, bestehend aus Musikern aus ganz verschiedenen kulturellen Hintergründen. Das Ensemble heißt The Sounds of Montreal. Und dort geht es darum zu sehen, wie die Kommunikation der einzelnen Musiker stattfindet. Das heißt, die Musiker kommen mit ihrem eigenen musikalischen, kulturellen Hintergrund zusammen, spielen in ihrer eigenen künstlerischen, musikalischen, mit ihrem eigenen kulturellen Hintergrund, aber als Ensemble gemeinsam. Und innerhalb des Matra Labs, also diese künstlerische Forschung, betrachtet eben die Kommunikationsweise der Musiker. Ein Grund oder ein besonderer Aspekt der künstlerischen Forschung ist ja eben nicht nur, dass betrachtet wird, was innerhalb der Musik oder der Kunst entsteht, sondern eben auch, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse sich dann auf die Komposition oder die Art und Weise, wie Kunst dann gemacht wird, übertragen. Das heißt, dass Sandeep eben ganz eng mit seinen Musikern, mit seinem Ensemble zusammenarbeitet, genau betrachtet, erforscht, nachhorcht, wo die herkommen, was ist das für ein kultureller Hintergrund, was ist es für eine musikalische Sprache, die die einzelnen Musiker sprechen, was kann er auch für Erkenntnisse daraus gewinnen, die er wiederum danach in seine Kompositionen überträgt. Hark a Pageant von Sandeep Bhagwati, gespielt vom Ensemble Sound of Montreal. Thank you. Zwar mochte Einigkeit darüber herrschen, dass die Bewegung der künstlerischen Forschung Recherche basierte und auf Erkenntnis zielende künstlerische Praktiken meinte. Doch verweisen derart allgemein gehaltene Bestimmungen auf das eigentliche Problem, dass sich unter dem Etikett des forschenden Künstlers nahezu alle künstlerischen Vorhaben subsumieren lassen. Schließlich kommt keine Werkentstehung ohne Vorerkundungen aus, wie prinzipiell auch jedes Werk zur Gewinnung irgendeiner Einsicht herangezogen werden kann. Schreibt in dem Artikel »Praxis Dr. Kunst geschlossen« in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 1. August 2015 der Kunstwissenschaftler Daniel Hornoff. Eine Promotion in Kunst provoziert eher Skepsis gegenüber einem Doktorkünstler, der mit dem Doktorhut seine Titelgläubigkeit und sein übersteigertes Selbstbild nach außen trägt. Die Künstlerpromotion war lediglich eine kuriose Blüte des akademischen Standardisierungswahns. In den Worten des Kunsthistorikers Tom Holert: Künstlerische Forschung ist vielerorts auch nur ein weiterer Titel für prekäre Arbeitsverhältnisse. Umso verbissener fielen Bestrebungen aus, das Erkenntnispotenzial der Kunst forschungsstrategisch zu beglaubigen. Bis heute ist es an Kunsthochschulen und Akademien üblich, in Laboren zu arbeiten, Experimente und Versuche durchzuführen, Materialien oder Prozesse zu untersuchen und als angehender Künstler Forschungsergebnisse zu präsentieren. Nichts kommt dem virulenten Verschulungsirrsinn, der selbst Kunstakademien erfasst, gelegener als die Vision einer komplett quantifizierbaren Kunst. Auf wie viel tatsächliche Einsicht in den Betrieb von Kunsthochschulen diese Ansicht basiert, ist kaum einzuschätzen. Gleichwohl gibt es in der Kritik an künstlerischer Forschung Argumente, die nicht von der Hand zu weisen sind. Wie steht es um die Verteilung von Kompetenzen? Wir leben in einer stark arbeitsteiligen, sehr spezialisierten Welt. Wie ist es da möglich, hochentwickelte Bereiche wie Kunst und Wissenschaft wieder in eine Personalunion zu bringen? Ich muss schon sagen, es ist natürlich einfach nicht zu schaffen, in allen Gebieten immer gleich gut zu sein. Aber es ist einfach, man muss eben akzeptieren, dass man von allem irgendwie irgendwas weiß und dadurch aber sozusagen auch ein Alleinstellungsmerkmal möglicherweise hat. Denn die anderen produzieren halt nur ihre Papers oder eben nur ihre Kompositionen, während es doch wichtig ist, dass man diese Kompetenz des vernetzt arbeitenden Komponisten oder Künstlers letztlich auch fördert. Auch mit Marco Ciciani, der an der Kunstuniversität Graz ein über 3 Jahre gehendes künstlerisches Forschungsprojekt durchführt, habe ich über Kritikpunkte gesprochen. Gerade die Fragen der Finanzierung stellen sich im akademischen Betrieb ja unentwegt. Wir haben es immer mit Politik zu tun, wenn es anfängt, ums Geld zu gehen. Das ist eben auch eine Sache, dass man durch die künstlerische Forschung eventuell Zugang hat zu anderen Ressourcen. Ich glaube, in Deutschland ist das zum Beispiel noch gar nicht so weit entwickelt, aber in Österreich ist es halt tatsächlich so. Ich habe hier jetzt so ein quasi offizielles Forschungsprojekt, also vom österreichischen Wissenschaftsfonds, gefördert. Das sind natürlich Quellen, die Komponisten normalerweise nicht zugänglich sind. Und natürlich, wenn es dann ums Geld geht, dann geht es auch um Politik. Aber mit Politik haben wir immer zu tun, ob wir jetzt auf Festivals spielen und dadurch in irgendwelche Wechselverhältnisse oder Abhängigkeiten begeben. Ich sehe deswegen das nicht so, dass da die künstlerische Forschung deswegen in irgendeiner Form beschmutzter sei als das freischaffende Leben eines Künstlers. Ciciani untersucht in seinem Forschungsprojekt die Praxis des Computerspielens auf sein Potenzial für die Performance von audiovisuellen Kunstwerken hin. Und zwar war ich 2012 auf der Computermusikkonferenz, die damals in Ljubljana stattgefunden hat. Und da gibt es dann immer irgendwie jeden Tag mehrere Konzerte. Und zufälligerweise gab es im gleichen Konzert zwei ganz unterschiedliche Kompositionen, die doch recht vordergründig mit Game-Elementen gearbeitet haben. Und mich haben beide Stücke in ganz unterschiedlicher Weise sehr beeindruckt. Und so was spontan für mich rübergekommen ist, ist, dass es eine wahnsinnige Lebendigkeit hatte. Also ich habe so spontan den Gedanken gehabt, ich habe lange keine Aufführung elektronischer Musik gehört oder gesehen, die so ein starkes Gefühl von Liveness vermittelt hat. Und gerade Liveness ist ja etwas, was man oft der Elektronik vorwirft, dass sie das nicht mehr so richtig hervorzubringen vermag. Und seitdem hat mich das nicht losgelassen. Ich habe mich dann immer wieder mit Games befasst, habe dann eben auch angefangen, das in Kompositionen in verschiedener Weise anzuwenden und habe da eben gemerkt, dass es eine wahnsinnige Vielfalt hat und dass es deswegen auch schön wäre, das so in ein größeres Forschungsprojekt zu packen, um das mal so wirklich versuchen auszuloten, was da alles möglich ist. Ein konkretes Beispiel, was ich jetzt gemacht habe, ist zum Beispiel ein Stück, das hat den Titel Formula Minus One. Das ist ein Stück für Solo E-Violine, Live-Elektronik und live-generiertes Video. Die Formel 1 ist natürlich auch etwas, was in Games sehr oft simuliert wird. Also es gibt ja das Race-Genre, wo es eigentlich einfach darum geht, irgendwie Autorennen zu fahren in der Form eines Games. Und da ich in diesem Stück eben auch visuelles Material aus der Formel 1 verwende, bezieht es sich damit natürlich auch auf dieses Game-Genre. Gleichzeitig hat die Geigerin verschiedene Möglichkeiten, selbstständig das Spiel zu gestalten. Also die Tonhöhen werden getrackt, die Amplituden werden getrackt, Bogenbewegungen werden getrackt und so weiter. Und das hat alles einen Einfluss auch auf das Bild. Und es gibt da verschiedene Sektionen, aber zum Beispiel in einer Sektion muss sie sozusagen versuchen, so eine Art Fadenkreuz auf Autos vor ihr zu richten, die vor ihr fahren, was man dann eben auf dem Schirm sieht. Und irgendwie für jedes Auto, was sie schafft einzufangen, kriegt sie einen Punkt. Und mit jedem Punkt erklingt so ein liegender synthetischer Ton. Und sie baut dann damit eigentlich eine Harmonie auf. Und wenn sie dann, in dem Spiel ist es dann so, wenn sie mehr als 10 Töne aufeinander geschichtet hat, dann hat sie die Möglichkeit, in einen B-Teil hineinzugehen. Das heißt, was haben wir hier? Wir haben sozusagen ein Regelsystem, eine Interaktivität. Sie muss sozusagen reagieren auf das, was auf dem Schirm passiert und dann entsprechend navigieren. Sie navigiert durchs Spielen, also durch die Tonhöhe und die Amplitude. Und sie baut dadurch einen Akkord auf. Das heißt, die klangliche Textur ändert sich dadurch. Und wenn sie eben einen Threshold überschritten hat, öffnet sich die Möglichkeit, in einen B-Teil zu gehen. Das heißt, das Regelsystem wird auch Form generieren, auch in einem musikalischen Sinn. Hier zeigt sich zum Beispiel auch, dass es sehr viel zu tun hat einfach mit der Idee der offenen Form. Aber es geht jetzt nicht nur darum, dass ich da jetzt Werke generiere, sondern ich habe auch die Möglichkeit, anderen Komponistinnen und Komponisten Aufträge zu geben. Ich wähle da eben solche Künstlerinnen und Künstler aus, von denen ich weiß, dass sie mit solchen Sachen schon in der einen oder anderen Form gearbeitet haben. Also, dass da sozusagen die richtigen Voraussetzungen gegeben sind. Und was ich jetzt über die nächsten 3 Jahre machen möchte, ist, dass eigentlich so eine Art Repertoire aufgebaut wird an Stücken. Allerdings mit der Auflage, dass sie sich sehr bewusst auf bestimmte Aspekte von Games konzentrieren. Dafür habe ich so eine Art Pool von Fragen gesammelt, an denen sie sich orientieren können. Dieser Fragenpool kann auch durchaus erweitert werden, aber es ist eben wichtig, um das später auch evaluieren zu können, dass ganz klar ist, worauf sie fokussiert haben. Wir werden dann etwa in halbjährlichen Abständen Arbeitsperioden haben, wo wir uns in einem Studio einschließen, die Stücke proben, analysieren, beobachten und dann schließlich vor einem Publikum aufführen. Das Publikum wird dann anschließend auch befragt werden. der Komponist oder die Komponisten werden auch befragt und auch die Aufführenden. Und worum es hier geht, ist auch sozusagen Daten zu sammeln, wie die verschiedenen Leute in den unterschiedlichen Positionen das erlebt haben. Also was ist die Intention der Komponisten oder des Komponisten? Wie stellt sich so diese neue Aufgabe für die Aufführenden dar? Weil sie müssen dann eben auch mit Regelsystemen umgehen. Und da ist dann natürlich auch die Frage, ob sie das als eine Behinderung empfinden oder etwas, was sie gerade beim Spiel auch animiert. Das Werk, von dem gerade Ausschnitte erklangen, kann rein radiophon von seiner gesamten Intention kaum wiedergegeben werden. Ein anderes Stück von Siciliani eignet sich dagegen gut zur Ausstrahlung im Rundfunk. Das elektronische Stück Vamp befasst sich mit der Überlagerung von Material. Das Thema der Verdichtung hat Siciliani dabei nicht nur in Musikwerken umgesetzt, sondern führte bis zu dem Buch Pop Wall Alphabet, in dem er 4,5 Stunden Musik, 300 Seiten digital generierter Lyrik und 27 Fotografien unterbrachte, um in jeweils medienspezifischer Weise diesem ästhetischen Interesse Untersuchungen zu widmen. Vamp ist der vierte und letzte Teil der Komposition Genie of the Dark. Dieser Teil besteht aus einer Überlagerung von drei unterschiedlichen Kompositionen, die so angelegt wurden, dass sie alle drei sich auf einen anderen musikalischen Stil beziehen, sich gleichzeitig aber beim Übereinanderlagern als zueinander komplementär erweisen und so gemeinsam eine neue Komposition ergeben. Thank you. ein Ausschnitt aus Vamp von Marco Ciciliani. Als letzten Interviewpartner zum Thema künstlerische Forschung habe ich mit dem Schlagzeuger Håkon Stene aus Oslo geskypt. Stene hat das Forschungsprojekt Music with the Real 2015 initiiert. Als Schlagzeuger neuer Musik ist Stene damit vertraut, weitaus mehr als eben ein Instrument zu spielen. Schlagzeug ist überhaupt nicht ein klar definiertes Instrument, wie zum Beispiel eine Oboe, sondern umfasst alle nur erdenklichen Materialien, auf denen rhythmisch Klänge hervorgebracht werden können. Ebenso performativ-theatralische Aktionen bis hin zur schieren Präsenz, die er als Musiker auf der Bühne ausstrahlen soll. Auch dies umfasst so viele Aspekte und Kontexte, dass es Stene naheliegend schien, dafür ein Forschungsvorhaben zu formulieren. This is not a drum. Das ist keine Trommel. Aus dieser Untersuchung heraus folgte dann das Projekt Music with the Real. Ich wollte eine Gruppe bilden, die ihre Köpfe zusammensteckt und sich etwas mehr Zeit nimmt. Wenn man so ein Projekt initiiert, hat man auch die Möglichkeit, die Aufträge zu gestalten und zu beeinflussen. Nicht nur die initiale Idee, sondern auch den Prozess der Entstehung. Und so kann man die Entstehung des Stückes im engen Kontakt mit dem Komponisten oder der Komponistin begleiten. Diesen Prozess wollte ich öffnen. Und ich denke, das ist es, worum es in künstlerischer Forschung geht, den ganzen Prozess von der ersten Idee an aufzufalten. Und nicht nur ein Werk zu bestellen und das dann fertig zu bekommen, sondern Anteil zu nehmen an jedem Detail. In den vergangenen 10 Jahren hat sich in der neuen Musik eine starke Bewegung Gehör verschafft, der es darum zu tun ist, Elemente des täglichen Lebens, von Gesellschaft und Politik, all das, was beispielsweise als Welthaltigkeit, Diesseitigkeit, neuer Konzeptualismus oder bei Stene als The Real bezeichnet wird. Henrik Helstenius und ich haben uns dann überlegt, wie können wir verschiedene Meinungen und Perspektiven zusammenbringen. Und eine Möglichkeit ist natürlich, Seminare an verschiedenen Orten zu veranstalten. Zum Beispiel haben wir in London Alan Ingram eingeladen, einen Geopolitikwissenschaftler und andere Vortragende, einen Semiologen etwa. Wir zeichnen das alles auf. Die Seminare finden statt in Oslo, London, Linz, Graz und Hamburg. Und zum Kern der Gruppe treten jeweils weitere Personen hinzu mit speziellem Wissen und verschiedenen Standpunkten. Ein Produkt aus dieser Kollaboration ist Popular Contexts 8 von Matthew Schlomowitz für Schlagzeug und Sampler. Im letzten Teil des Stücks entsteht durch das Spiel auf dem MIDI-Drum-Kit ein Panorama alltäglicher Klangfetzen, die einerseits auf ihre alltägliche Sphäre verweisen, andererseits durch das motorische Schlagzeugspiel getaktet werden und hierbei eine innermusikalisch-strukturelle Verbindung entstehen lassen, die in einem charakteristischen Mit- und Gegeneinander zu den Inhalten der Samples steht. Hören Sie zum Abschluss der Sendung einen Mitschnitt der Uraufführung beim Ultraschall-Festival Berlin. Schlagzeug spielt Håkon Stene. dear. You're listening to the... Cap. Sleep.